1. Dies ist ein Botschaft Jahwes in Israel, gesprochen von dem Herrn, der den Himmel ausbreitet, die Erde festigteren den menschlichen Geist in seinem Inneren formte. 2. Sie, ICH Word Jerusalem zu einem Becher des Turmels für all umliegenden Volkermachen, und Orch Judah Word in die Belagerung Jerusalems einbezogen sein. 3. An jenem Tag Word ICH Jerusalem zu einem schweren Stein für all Volkermachen, Jeddah, der versucht, in zu haben, Word sich debi schwer verletzen, waren sich all Nationen der Odegegen Jerusalem versammeln werden. 4. An jenem Tag, spricht Yahweh, Word ICH Alferde MIT Panikschlagen und Ihr Reiter MIT Wahnsinn, Warend ICH Main Organ Schützend über dem Haus Judah Holti und gleichzeitig Alferde der Volker MIT Blindheit Schlage. 5. Dann werden die Anführer Judas bei sich selbst erkennen, die Bewohner Jerusalems finden Ihr War Stork Allein in Yahweh, dem Herrn der Hirscheren, Irem Gott. 6. An jenem Tag Word ICH die Anführer Judas y ein Glühens Kohlenbecken in einem Holzstoss und y ein brennend Fackel in einem Garbenhofen machen, so dass sie al umliegenden Volken nach allen Seiten hin verzehren werden, waren Jerusalem unversehrt in seinem Platz bleibt. 7. Zu ist Word Yahweh den Zelten Judas helfen, damit sich der Ruhm des Hauses Davids und der Ruhm der Bewohner Jerusalems nicht über den Rest Judas erhebt. 8. An jenem Tag Word Yahweh die Bewohner Jerusalems beschützen, so dass selbst der Schwachste unter ihnen y David sein Word, und das Haus Davids Word y Gott sein, j.a., y der Engel Yahwehs, der ihnen verranget. 9. An jenem Tag Word ICH al Nationen vernichten, die gegen Jerusalem Jesogen sind. 10. Über das Haus Davids und die Bewohner Jerusalems Word ICH jedoch einen Geist der Neid und des Flehens ausgießen, so dass sie auf den Blicken werden, den sie durchbohrt haben, und im Trauen, y man einen einzigen Sohn trauert, und in bitterlich beweinen, y man den Erstgeborenen klagt. 11. An jenem Tag Word in Jerusalem ein groß Totenklage entstehen, vergleichbar der Klager im Hadadrimen in der Ibin von Megiddo. 12. Das Gans Land Word Klagen, Wobei Jede Family für sich trauert, die Family Davids mit ihren Frauen, die Family Nathans mit ihren Frauen, 13. Die Family Levi's mit ihren Frauen, die Family Skymis mit ihren Frauen, 14. Und ebenso al anderen Familien Jede für sich mit ihren Frauen.